ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Ich fick die Bitch, denn ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Check das aus, ich hab das Money, weil ich dieses Cocaine verkauf. Bitches auf dem Bounce auf. Meine Crip sieht so aus, so wie ein Laufhaus. Ich bin im Kaufrausch und ich kaufe mir wieder so ein neues Whip. Bitches blowen Super Chips und ich gette Super Chips. Das ist kein Lollipop, guck wie ich die Mali pop. Ich bin ein Playboy, weil ich noch mehr Sluts als dieser Charlie hab. Charlie Sheen, nicht Charlie Hebdo. Dein scheiß Opel ist Elektro. Das ist gay, denn es ist gut für die Umwelt. Diese wollen im Drogen, bis er tot umfällt. Und es juckt mich nicht, wenn Leute mich nicht leiden können. Ich trag Louis Vuitton und du fischst in Rotkreuz-Kleidertonnen. Meine Sprites schon wieder lila und ich schreibe Lieder nieder. Kohle in Banane, Kirsch, Homeboy, nenn das Dirty Kiba. Ich fick die Bitch, denn ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Ich fick die Bitch, denn ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Ich bin eurosexuell und will die Scheine haben. Ich will das Geld für mich alleine, doch kann die Säcke nicht alleine tragen. Das sind Luxprobleme, komm dem Boy nicht in die Quere. Du hast keine Ehre, ich hingegen bin so wavy wie eine Fähre. Keine Lehre, dieses Cash zu getten ist ein Fulltime-Job. Die Bitch sagt, ich soll sie ficken, doch ich habe voll keinen Bock. Denn ich will nur Brain kriegen und mich dann dem Business widmen. Ich bin so icy, Bitch, komm und fahr auf mir im Winter Schlitten. Ich sippe ein Red Bull und bin fly, so wie Planeten. Ich benehme mich daneben, denn ich habe die Prada-Tapeten. Du bist grad noch so am Leben, doch ich verpasse hier einen Gunshot oder einen Cumshot. Das ist moderne Kunst, so wie von Van Gogh. Ich fick die Bitch, denn ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Ich fick die Bitch, denn ich bin ein Rapstar. Und ich habe Kohle in nem Becher. Bitches blowen die wieder. Ich bin am Turnen so wie Cheerleader. Saft Villa. Shish.